Ich schließe die Augen und konzentriere mich lediglich auf das regelmäßige, monotone Geräusch meines eigenen Atems. Jeden Gedanken zur Seite schieben, einen Moment Ruhe und für mich sein, das ist es, was ich jetzt so sehnlich herbei wünsche. Und nach den ersten paar Atemzügen sind sie wieder da. Diese kleinen Monster, hässliche Kreaturen sind das. Und sie streiten sich ständig. Sie schubsen einander in dem ständigen Verlangen, meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu erlangen. Kaum stellt sich das eine in meinen Fokus und will mich unablässig unterhalten, kommt schon das nächste und schubst es aus dem Bild und beginnt mit seinem ganz eigenen, extra für mich einstudierten Programm. Aber ich weiß genau, bevor es seinen ersten Satz beendet hat, kommt entweder wieder das Monster von davor ins Bild oder sogar ein ganz neues. Ich kenne den Ablauf nur zu gut. Wie oft muss ich ihnen bei diesem kindischen Theater zusehen? Und ich kann mich nicht einmal wehren. Wie auf einen Stuhl geschnallt, die Augen mit einem Werkzeug offen haltend, damit ich nur ja nicht wegsehen kann. Ich soll sie sehen. Ich muss sie sehen. Ihre aggressiven Rempeleien, ihr Verlangen nach Aufmerksamkeit. Und immer muss ich in ihre hässlichen Fratzen blicken. Keines ist wie das andere. Ob es nun das Bild von einer Arbeit ist, die noch zu erledigen ist, oder nur die Einkaufsliste für den morgigen Tag. Manchmal blitzen in ihren Augen nur der Wohnungsputz, manchmal dagegen meine gesamte Zukunft auf. Unablässig springt ein Gedankenmonster dem anderen ins Kreuz und kommt mit seinen Bildern in mein Blickfeld. Lästige kleine Biester. Ich öffne die Augen und ihre Blicke suchen den Zeiger meines Weckers, die durch den leichten Strahl des Mondlichts beleuchtet werden. 3:30. In 2,5 Stunden ruft der Morgen guten Tag. Wunderbar. Plötzlich drängt sich ein lächelndes kleines Monster vor die anderen und beginnt damit, mir ein Video vorzuspielen. Ein Video, das ich letztens erst gesehen habe. Es ist ein kurzer Vortrag eines ehemaligen Mönches auf der Plattform TED. Was meine kleinen Monster beschreiben sollen, stellt er kurz und knapp mit 3 Bällen dar, die er ganz locker in den verschiedensten Variationen jongliert. Seine These ist einfach. Wir geben uns zu wenig Zeit, einfach nur zu denken. Ich erinnere mich, wie ich am Ende des Videos zustimmend genickt, überlegt habe, dass ich das auch tue und mich dann, ohne zu zögern, dem nächsten Task auf der To-Do-Liste gewidmet hatte. Die Pause war ja jetzt vorbei. Genial umgesetzt, oder? Wohl eher nicht. Es ist eine nie endende Liste von Dingen, die wir zu erfüllen suchen. Wenn wir einmal über das bloße Reagieren hinauskommen und tatsächlich anfangen zu agieren, können wir uns wahrhaft glücklich schätzen. Eine Pause gönnen wir unserem Hirn aber deshalb trotzdem nicht. Und ist einmal die Zeit da zu entspannen, mal nicht dieser Liste zu folgen, dann verbringen wir sie meistens vor Medien wie dem Fernseher, dem Smartphone oder surfen wahllos durch die Weiten des Internets. Der Unterschied zu dem, was der ehemalige Mönch, der im Übrigen den Namen Andy Puddicombe trägt, beschreibt, ist der, dass wir dem Hirn nicht die Möglichkeit geben, Dinge loszuwerden. Wir sind so damit beschäftigt, ständig neuen Input zu geben, dass wir ihm jedwede Chance nehmen, auch einmal Output zuzulassen. Der maximale Bereich, den wir unserem Hirn überlassen, sind schwierige, präsente, akut wichtige Themen, wie ein Problem in der Arbeit, eine Aufgabe in der Universität oder die Bearbeitung der Steuererklärung. Wir sehen unser Hirn lediglich als Werkzeug, das zu funktionieren und ständig zu liefern hat, obwohl es eigentlich Selbstbedürfnisse hat. Wir ignorieren sie und wundern uns, warum es uns eines Tages so eigenwillig, trotzig Dinge ins Bild wirft. Diese kleinen Monster, die sich mir jetzt aufdrängen, sind nicht erst seit gerade eben da. Wie sonst auch nichts, erscheinen sie nicht einfach ohne Grund und nur aus Lust und Laune. Sie haben einen Ursprung und sie waren die ganze Zeit da. Ich habe sie nur ignoriert. Kein Wunder, dass sie nach optimistisch betrachteten 18 Stunden ignorieren, unreif um Aufmerksamkeit betteln. Bevor ich den Gedanken zu Ende denke, kommt schon das nächste kleine Monster und schreit, dass ich jetzt bitte endlich schlafen solle und zeigt gleichzeitig auf eine ganze Gruppe anderer Monster, deren Gesichter mir vorwurfsvoll den morgigen Tag schildern. Ich denke, ich werde den Rat des Mönches befolgen und mir ab morgen jeden Tag aktiv 10 bis 15 Minuten geben, in denen ich diesen kleinen Rackern einfach nur zuhöre. Und plötzlich kommt ein kleines Monster, das mich vorhin noch geschimpft hat, weil ich so unbelehrbar sei, lächelt, nickt mir dankend zu und verschwindet. So, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer dritten Folge. Keine Zeit ist auch keine Lösung. Heute ein Thema, das sehr privat ist. Wir widmen uns der Zeit und dachten uns, nach der Digitalisierung und der Technologisierung des letzten Mals ist das vielleicht ein gutes Anschlussthema, weil wir ja doch sehr stark von Medien irgendwie überflutet werden, eine gewisse Reizüberflutung haben und selten irgendwie mal Ruhe einkehren lassen können. Und selbst wenn, werden wir meistens dann uns den Handys und Fernsehern widmen und nicht uns selbst. Und wie eingangs schon in dem Kommentar erwähnt, bleibt so dann vielleicht der ein oder andere Gedankengang oder das Hirn auf der Strecke. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer dritten Folge. Heute geht es uns genau darum, was der Simon jetzt gerade gesagt hat. Also die konsequente Weiterführung unseres letzten Themas aus der letzten Folge. Wo bleibt bei dem ganzen... was um uns herum passiert, was privat passiert, was medial passiert, in oder um unser Leben herum, wo bleibt da der Moment des Abschaltens? Und zwar des produktiven Abschaltens, also wirklich mal herunterfahren und die Batterien aufladen können. Und ja. Findet das überhaupt noch wirklich statt oder ist vielleicht der Griff zum Handy oder sogar das dauerhafte Multitasking, was wir ja dann doch immer gerne auch veranstalten, sei es jetzt mit dem Smartphone vorm Fernseher sitzen oder was auch immer, was so alltäglich wird, was so normal wird, ist das überhaupt noch entspannend oder gibt das einem eigentlich überhaupt die nötige Entspannung, um Kraft zu tanken oder ist das nicht mindestens genauso kräftezehrend wie der restliche Tagesablauf? Ja. Ja, genau, das ist richtig. Und also du hast gerade auch die Batterie angesprochen. Das finde ich eigentlich ein schönes Stichwort, weil wir ja nebst dem Fakt, dass wir es dann uns dann oft auch da noch zumüllen mit irgendwelchen Sachen oder beschäftigen. Wir haben gerade kurz ein paar Worte gewechselt am Anfang über diese Batterie und dass wir eigentlich ja auch eine gewisse Zeit brauchen, um erstmal runterzufahren und an den Punkt zu kommen, wo wir wirklich die Batterie aufladen können, wo wir die Ruhe annehmen können. Wir sind ja oft erstmal irgendwie so im ersten Schritt irgendwie in dem Schema drin, in diesem Hamsterrad mehr oder weniger und müssen das erstmal langsam stoppen, bevor wir dann irgendwie verschnaufen können. Ja? Und ja. Das ist oftmals halt dann schon der Fall, dass man irgendwie eigentlich noch am Runterfahren ist in dieser Ruhephase, aber die Ruhephase dann schon längst wieder um ist. Und bevor man überhaupt Energie tanken konnte, ist die Zeit schon wieder rum. Ja. Und ich glaube, das ist auch schwierig einfach. Ne? Also es fehlt vorn und hinten an Zeit. Ich glaube auch, dass der Punkt einfach auch, was glaube ich auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt ist aus meiner Sicht, ist, dass Ruhe beziehungsweise Entspannung oder eben, wie ich es auch gerne nenne, produktives Nichtsmachen heißt, also produktives Nichtsmachen aus meiner Sicht. Ich bin Schauspieler und mehr oder weniger Musiker und für mich ist produktives Nichtsmachen heißt, dass ich wirklich nichts tue, um Raum zu schaffen für Ideen, für Eingebungen, für Gedankengänge, die für einen Beruf, sei es jetzt in der Vorbereitung auf einer Rolle oder sei es jetzt beim Schreiben eines Songs, wahnsinnig wichtig ist. Das ist unglaublich wichtig, dass da ein Raum ist, ein Space ist, wo nichts ist, wo nichts stattfindet, wo keine Information von außen kommt, um etwas entstehen zu lassen. Und ich glaube, dass das Hauptproblem bei diesem Nichtsmachen oder diesem produktiven Nichtsmachen das Problem ist, dass Nichtsmachen gesellschaftlich unfassbar unpopulär ist. Ganz, ganz unpopulär. Ja, ja, ja, genau. Ja, also viele wichtige Punkte da drin, was du jetzt gerade gesagt hast. Vielleicht kurz vorweg, dass dieses Kreative, was ja auch in diesem Nichtstun drinsteckt, was dadurch erst vielleicht entstehen kann. Also ich brauch auch einfach diese Ruhemomente, um zum einen in hektischen Situationen oder Zeiten einfach auch die Stärke zu haben, die ich dann haben muss. Mhm. Zum anderen eben, aber wie du sagst, also wir sind ja beide irgendwie zwei Menschen, die viel kreative Sachen machen wollen und so. Mhm. Einfach so Ideen zulassen. Ich glaube, dass man viel einfach durch dieses Hinterherrennen, also man durch dieses zugemüllt werden oder ich will nicht unbedingt Müllen sagen, weil es ist ja durchaus auch dann nützliche Information oder so. Ja, ja. Aber durch diese kontinuierliche Reizung oder diese kontinuierlichen Reize, ja, die auf einen einfließen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. durch diese kontinuierlichen Reize, genau. Scheiße. Nee, wir hatten aber, vielleicht kann ich da den Gedankengang weiterführen. Wir hatten im Vorfeld auch kurz über eben volle Terminkalender und so gesprochen, ne? Ich glaube halt eben auch, dass man jetzt anfangen würde, in seinem Terminkalender Zeit für nichts einzutragen und einzuplanen. Also sagen wir mal pro Tag 2 Stunden im Tagesablauf blocken, wo einfach drin steht Zeit für nichts, wo man einfach wirklich produktiv nichts tut. Sprich auch Laptop aus, Handy aus, Flugmodus, keine Ahnung. Und das erzählst du dann mal deinem Arbeitskollegen, deinem Chef am besten noch. Der zeigt dir einen Vogel. Ja, ja. Ja, und dann ist der nächste Schritt halt auch, dass er dann sagt, also gut, beim Chef und so, der kann jetzt nicht sagen, gut, dann bleib halt eine Stunde länger hier. Aber ich meine, wenn du halt irgendwie in der Gesellschaft sagst, zum einen, ja, da habe ich nichts getan und einfach mal entspannt oder so, und andererseits sagst du irgendwelche Sachen ab, das ist dann immer so ein bisschen zweischneidig, weil dann gleich irgendwie suggeriert wird irgendwie, ja, der hat keinen Bock auf mich, obwohl eigentlich nur der Moment genutzt wird, um mal wieder zu sich zu kommen und dadurch einfach, es ist immer so ein gewisses Ego-Ding, wenn der Zeit hat, nichts zu tun, warum macht er dann nicht, kann er die Zeit ja auch nutzen, um mit mir was zu tun oder irgendwie so und sagt mir aber gleichzeitig ab und so. Also das ist immer schwierig. Ich weiß jetzt auch, was ich sagen wollte, also ja. In diesem Kreativprozess ist es ja tödlich, wenn man das nicht hat, weil durch diesen ständigen Reize, die ich da eben angesprochen habe, entsteht so ein bisschen so ein Hinterherlaufen statt ein Vorweglaufen oder wirklich mal Zeit haben, auch selbst die Gedanken vorzudenken, sondern wir reagieren nur noch und agieren eigentlich nicht mehr. Ja, und das ist eigentlich der Tod für jeden Kreativprozess, weil in dem Moment, wo du nur noch versuchst, irgendwie Tasks abzuarbeiten, hast du keine Chance mehr, irgendwie selber dir Gedanken dazu zu machen. Und ich habe da ein wahnsinnig tolles Zitat mit dabei. Ja. Und zwar aus dem Magazin Brand 1. Das ist so ein Wirtschaftsmagazin. Ja. So ein bisschen auf neo-modern gemacht. Ja. Das hat der Herr Lotterer in seinem Artikel Richtgeschwindigkeit geschrieben. Und da geht es eben genau um das, mehr oder weniger, wo wir einfach dieses Zeitverständnis, wie sich das verändert und dass das auch viel mit uns in der Person macht. Ja. Und der Herr Lotterer hat da eben geschrieben, wo sich Höchstgeschwindigkeit zu Fluchtgeschwindigkeit verwandelt hat, ist Intelligenz eine Frage der Geschwindigkeit geworden. Und das finde ich den Satz muss man ein bisschen, ich musste da tatsächlich auch zweimal drüber lesen, weil ich, um alles mit, aber ich finde es tatsächlich richtig, weil er geht dann auch noch ein bisschen auf eine andere Schiene und sagt halt, dass es nicht darum, dass halt so diese ja, schlagfertigen Menschen viel erfolgreicher sind als jetzt vielleicht die, die ein bisschen länger nachdenken müssen oder so, mhm. weil halt die Geschwindigkeit heute mehr zählt. Aber was mich eigentlich an diesem Satz so geflasht hat oder so, ist einfach dieser Gedanke, dass wir versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten, diese Höchstgeschwindigkeit zu erreichen und irgendwann diesen Punkt überschritten haben, in der aus dieser Höchstgeschwindigkeit Fluchtgeschwindigkeit wurde. Ja. Wir rennen nur noch den Tasks hinterher, ja. Beziehungsweise werden verfolgt von den Tasks. Ja? Also wir können nicht mehr selber machen, sondern rennen nur noch vorweg. Fand ich einen ganz spannenden Gedanken und fand ich echt gut. Ich finde auch schön, wie er mit dem Begriff Intelligenz spielt in dem Satz. Ja. Das finde ich auch ganz gut. Also auch, dass Intelligenz ganz oft mit Schnelligkeit verwechselt wird. Was ja überhaupt, das eine ist ja keine Garantie für das andere. Und genau, ja, richtig. Richtig. Ja. Bloß weil ich schlagfertig antworte, bin ich nicht schlauer wie der halt überhaupt irgendwie nicht schlagfertig ist, ja. Sondern halt die Sätze sich erstmal durch den Kopf gehen lässt und dann vielleicht auch eine fundiertere Antwort gibt. Aber unsere Gesellschaft tickt irgendwie so, ich weiß auch nicht. Naja, das hat was mit Kategorisierung zu tun. Weil eine Gesellschaft nur dadurch funktioniert, dass etwas einordnenbar ist in irgendeine Kategorisierung und in eine Schublade. Dadurch funktioniert eine Gesellschaft. Dadurch ist es auch einfach, dadurch werden Begriffe handlich und Menschen handlich, wenn man Sachen einordnen kann. Aber das Ding ist einfach, dass man das nicht kann. Es geht nicht. Und gerade menschliche Begrifflichkeiten oder menschliche Charakterzüge sind nicht in Schubladen einordnenbar. Und ich glaube, das ist genau, und das so ein Raum öffnet so ein Spruch, finde ich auch dann, also so ein Zitat, weil das ist einfach alles nicht, das ist nicht kategorisierbar. Und wir gehen immer davon aus, dass das alles kategorisierbar ist. Und nichts tun ist eben auch nicht kategorisierbar. Nichts tun kann wahnsinnig unproduktiv sein, kann aber auch unfassbar produktiv sein, nichts zu tun. Und Und ich glaube auch gerade was Intelligenz betrifft, ist nichts tun ein ganz wichtiger Intelligenzschöpfungsprozess. Ja? Weil man ja, man hat sich abgewöhnt irgendwie, wie jetzt auch eben in diesem Zitat, man läuft diesen Sachen nur noch hinterher, reagiert nur noch und hat sich abgewöhnt, die Dinge abzuwägen, mal wirklich bewusst über Zustände, über Ideen, über Innovationen wirklich bewusst nachzudenken, ohne sie gleich im nächsten Moment zu posten, umzusetzen, zu planen, zu was weiß ich, zu wollen. Ja? Sondern sie auch mal wirken lassen. Vielleicht auch mal zwei Wochen einfach nicht aufschreiben, sondern sie 2 Wochen einfach nur mal im Kopf behalten. Ne, weil aber das können wir gar nicht mehr. Wir sind dazu gar nicht mehr in der Lage, weil sofort eine Information von außen kommt, die das verdrängt. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, der ganze Scheißdreck, den man sich medial reinzieht, der verdrängt das nützliche Wissen aus meinem Kopf. Ja, genau. Ich kann mich an Dinge Dinge erinnern, die vollkommen unwichtig für mich sind. Vollkommen unwichtig. Und ich habe das Gefühl, das verdrängt nach und nach jegliches wichtiges Wissen aus meinem Kopf. Ja, das kenne ich sehr gut, das Gefühl. Ja, okay. Ja, richtig. Das irgendwie, weiß nicht, so in jedem Moment, also einerseits weiß ich noch, was weiß ich, was vielleicht in dem und dem Video oder der Poetry Slammer in dem Video gesagt hat oder keine Ahnung was. Mhm. Und auf der anderen Seite fällt dann irgend so eine ganz wichtige Kindheitserinnerung hinten vom Tellerrand. Mhm. So, weißt du, so dieses Gefühl. Und vielleicht ja auch. Das verstehe ich sehr gut, doch, ja. Ja, vielleicht auch eine Kindheitserinnerung, die einem auch viel mehr bringt als so ein schlauer Text, den irgendjemand auf der Bühne sagt. Absolut, ich glaube, also das ist doch das, was einen im Grunde eigentlich ausmacht oder wegweisend war in dem, was man ist und nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, einen unter Umständen möchte gern, also ich will jetzt nicht gegen Poetry Slam hetzen, ich bin da schon auch, ich finde das schon auch gut zum Teil, nicht alles. Aber wenn, weiß nicht, also Es kann doch wegweisender sein oder ist 100% wegweisender, wenn eine wichtige Kindheitserinnerung da ist, anstatt irgendwie ein wichtiger Satz von einem Poetry Slammer. Ja, kann man auch oft, glaube ich, im Nachhinein, wenn man mal wirklich über Kindheitssituationen, sage ich mal, in einem größeren Kontext nachdenkt, kann man da, glaube ich, für sein Leben auch viel mehr draus ziehen, als aus einem Text, den irgendein... Ich glaube sowieso, die Menschen, die diese Texte schreiben und vortragen, die haben selbst am allermeisten von diesem Text. Oder von dem Schaffungsprozess. Also ich kann da auch von mir reden. Ich habe selbst glaube ich, am meisten von meinen Texten, die ich aufschreibe, weil ich sie aufschreibe. Ja. Weil ich sie rauslasse. So. Voll. Also da fällt mir jetzt eine lustige Geschichte ein, weil ich habe vorgestern habe ich einen Liedtext zu Ende geschrieben, einen Songtext. Ja. Und dann saß ich hier halt im Zimmer und habe halt so, ich bin fertig, habe den letzten Satz und dann kam so, geil. Das ist mir so rausgerutscht, gell? Und dann gehe ich so ins Wohnzimmer und da sitzt meine Freundin und dann meint sie so, hä, warum hast du denn jetzt geil gesagt? Und dann, oder was ist denn geil? Oder irgendwie so halt. Ja. Und ich so, ja, ich bin gerade fertig geworden mit meinem Song. Und sie so, ja, und das ist jetzt geil, oder? Und dann habe ich ihr auch erstmal erklären müssen, dass das einfach, das ist wie so ein Bild, wenn man, und du malst ein Bild und dann schreibst du die letzte Zeile und dann trittst du von diesem Bild zurück, schaust es an und im Optimalfall, nämlich dem, wie es mir da ging, sagst du, boah, geil, das Bild ist gut geworden, das trifft's. Und da, ich habe genau das ausgesagt, was ich sagen wollte. Ja. Und ja, das fand ich ganz nett. Und ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen, einfach in dem Moment. Richtig, richtig, genau. Mir geht's auch ganz oft so, dass ich Texte schreibe, die ich in dem Moment, die genau das ausdrücken, was ich in dem Moment fühle. Und ich lese die zwei Wochen später und ich verstehe sie nicht mehr. Ja, genau. Das habe ich auch ganz oft. Weil in dem Moment der Stille kam dann was aus mir raus, was unbedingt ausgedrückt werden wollte. Aber die Wörter, die eine Sprache, oh Gott, das klingt jetzt total hochgestochen, aber die Worte, die eine Sprache zur Verfügung hat, die sind halt auch begrenzt. Ja? Ja, und das Gefühl ist vielleicht in dem Moment mit diesen und jenen Wörtern beschreibbar, aber du liest zwei Wochen später nur noch die Wörter und kannst dich aber an dieses Gefühl nicht mehr erinnern und plötzlich ist die Bedeutung der Sätze irgendwie weg. Irgendwie weg, genau. Da fehlt so die Baseline irgendwie, ne? Ja, genau. So der Subtext ist einfach irgendwie verschwunden dann. Ja. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast auch, dieses Intrinsische. Also wir haben ja jetzt viel über die extrinsische Überflutung von diesen ganzen technischen Geräten und so geredet. Mhm. Was ich auch spannend finde, ist einfach so diese, ja, wir haben auch auch von Sucht letztes Mal schon gesprochen, dass auch dieses agieren, irgendwie gesellschaftlich agieren müssen, immer up to date, immer aktiv dabei sein, das auch irgendwie so zu einer, also im Gegensatz zu diesen extrinsischen Themen, einfach auch eine intrinsische Motivation hat. Eben wie du sagst, wer nicht agiert, ist eigentlich schon raus. Und das ist eben auch dieses Zitat von Herrn Lutherer. Aber ich muss heute ganz schlimm, schon wieder mit einem Zitat kommen. Ich habe nämlich... okay. Wir haben das am 25.04. Schon gepostet. Ja. Einen kurzen Kommentar oder einen Artikel von Frau Lauenstein, ebenfalls aus dem Brand 1 Magazin, der da heißt Wasteland. Und da sagt sie, wir halten es nicht mehr aus, etwas für uns zu behalten oder etwas alleine auszuhalten. Stille wird uns fremd. Stille hieße heute Bedeutungslosigkeit und Bedeutungslosigkeit ist der Albtraum des modernen Individuums. Und ich finde das jetzt amüsant, weil das genau das ist, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Ne? Also, es ist unpopulär. Ja, genau. Es ist wahnsinnig unpopulär und man denkt dann gleich, was weiß ich, der Mensch meldet sich auch nicht mehr oder so. Es entwickelt sich vom Individuum irgendwie ich muss jetzt da irgendwie Teil sein und nicht abschalten und so. Man hat so eine innere Blockade dagegen, das Handy mal auszuschalten. Ja. Ja, aber man hat auch Schuldgefühle, wenn man das Handy ausschaltet, anderen Menschen gegenüber, oder? Ja, absolut. Ja, genau, man ist nicht erreichbar. Man hat Angst, dass die Leute vielleicht was Blödes von einem denken. Ist der sauer? Ja, genau. Ist der krank oder kriegt er nichts zustande? Oder so, weißt du? Also das sind ja alles eigentlich gesellschaftlich bezogene Gedankengänge. Das ist ja schon gar nicht mehr innerlich. Es ist ja schon wieder äußerlich. Es ist ja schon wieder so, dass man um seine eigene Anpassung bangt. So. Richtig. Und im Endeffekt durch diese erhöhte Geschwindigkeit, die unsere Gesellschaft irgendwie immer schneller vorantreibt oder so, glaube ich auch, dass einfach ein ganz großer Faktor diese entstandene Ungeduld ist. Wir wollen alles jetzt und sofort. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich nicht erreichbar bin, dann ist ja quasi, dann fordere ich die Ungeduld der anderen heraus. Und das will man ja nicht. Man will ja nicht mehr anecken. Und diese Ungeduld ist irgendwie so ganz... man könnte dann in Missfallen rutschen bei anderen. Also ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dass man sich denkt, naja, aber wenn jetzt wer was von mir will, das ist gleich wahnsinnig das Drama. Ist es vielleicht gar nicht, weil es ist selten, dass Dinge mal nicht warten können für einen Tag oder so. Also, ja, genau. Genau, absolut. Und eigentlich müsste man E-Mails und WhatsApps und SMS und so weiter. Eigentlich müsste man das alles wie, wenn man es vernünftig machen wollen würde, wie Briefe behandeln. Einen Brief bekommst du, den liest du, dann lässt du ihn liegen, dann liest du ihn nochmal, dann hast du eine Idee, dann schreibst du mal eine halbe Antwort, dann lässt du die wieder liegen, dann liest du die irgendwann nochmal, schreibst du noch den letzten Rest der Antwort. Das sind dann vielleicht 3 Seiten, ja, aber du lässt dir 2 Wochen Zeit, weil du möchtest dem anderen alles sagen. Du möchtest ihm deinen kompletten Gedanken mitteilen. Ja? Du möchtest ihm wirklich, ja. Ja, also vor allem, also wenn du das so sagst, ich habe mir jetzt gerade gedacht, stell dir mal vor, was da eine Nachricht plötzlich wieder für eine Qualität erlangen würde. Ich meine, heutzutage, wenn man per WhatsApp schnell mal irgendwas schreibt, das sind ja meistens, also... schon mal von der Rechtschreibung her achtet man ja meistens gar nicht mehr so drauf. Horrorsätze irgendwie und nur so schnell zwischen Tür und Angel mit mega vielen Schreibfehlern, aber auch inhaltlich einfach nicht sonderlich durchdacht oder überlegt oder so. Was da plötzlich für eine Qualität vielleicht auch wieder in den Nachrichten stattfinden würde, wenn man sich einfach Zeit lassen würde, zwischendrin weglegen würde, weiterschreiben. Mal drüber nachdenkt, produktiv. Ja. Genau. In der Stille. Richtig. Ja. Oh Gott, hoffentlich haltet ihr uns jetzt nicht für wahnsinnig konservative Menschen. Ich finde nicht, dass das was mit konservativ hat, zu tun hat, sondern es ist... Ich bin da auch wahnsinnig schlecht, ehrlich gesagt, im Zurückschreiben bei Nachrichten. Ich bin auch unglaublich schluderig. Ich weiß nicht, ich bin niemand, der sofort antwortet. Gar nicht. Also seltenst. Ich inzwischen auch nicht mehr. Weil ich das auch unglaublich anstrengend finde. Also gerade wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit jemand anderem im Gespräch befinde und ich kriege die ganze Zeit Nachrichten auf meinem Handy. Ja. Ich finde das unfassbar anstrengend. Dann ist es eher so, dass ich mein Handy auf Flugmodus schalte, als dass ich dann anfange, während dem Gespräch mit jemand anderem darauf zu antworten. Ja, also ich hab mein Handy zum Beispiel kontinuierlich auf lautlos, weil ich der Meinung bin, entweder ich sehe es gleich oder wenn nicht, dann kann ich jederzeit zurückrufen oder halt später zurückschreiben. Mhm. Früher hatte ich das tatsächlich auch wirklich so das Problem, dass ich wirklich gemeint habe, ich muss immer sofort antworten und habe dann wirklich, sobald mein Handy damals noch wirklich geklingelt hat, dann auch sofort zurückgeschrieben und habe mir das selber dann hoch angerechnet, dass ich ja sofort zurückschreibe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du stresst dich ja damit unglaublich. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich bin halt irgendwie ständig nur irgendwie, und dann entsteht auch so ein neurotischer Tick, du schaust ständig aufs Handy, hast du vielleicht einen Klingel Terminen verpasst? Hast du irgendwie nicht mitgekriegt, dass irgendwas Wichtiges ansteht oder so? Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, stopp, so, und jetzt, ich schaue ab und zu mal drauf und schreibe dann alle Nachrichten zurück, die halt gerade anstehen, und dann schaue ich wieder lange nicht drauf. Und das tut so gut, das ist so wahnsinnig gut. Und ich glaube, es deswegen auch, um auf dein Konservativ zurückzukommen, wir müssen eine... Ich finde es nicht konservativ, sondern es ist eher, es ist eigentlich fortschrittlich, weil wir einfach durch den jetzigen Stand des Informationsflusses einfach nicht, psychisch nicht, oder insgesamt dem nicht standhalten können und Herr werden können. Also müssen wir irgendwie Strategien entwickeln, damit umzugehen. Und insofern würde ich fast, vielleicht ist es ein Griff in die Vergangenheit, indem man sagt, man schreibt nur noch in gewissen Zeitrahmen. Aber ich finde es nicht konservativ in dem Sinne, weil es ja trotzdem wieder eine Lösung ist nach vorne. Ja. Ja, es ist Es ist vor allem so, dass auch, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man so dieses ich muss sofort zurückschreiben, da leidet ja auch die Qualität der Nachricht dann drunter, wenn man jedes Mal sofort zurückschreibt und irgendwie es nur noch darum geht, sofort zurückzuschreiben, anstatt zurückzuschreiben. Ja, ja, erstens das und zweitens auch, also die Nachricht leidet, es leidet aber genauso die Tätigkeit in dem Moment, weil ich kann mich auf nichts mehr wirklich konzentrieren, weil ich ständig irgendwie so auf Hab-Acht-Modus bin, wenn ich jetzt in der Vorlesung sitze oder so, bin ich so eigentlich halb mit dem Auge auf dem Handy, halb in der Vorlesung. Ich krieg den Kontext eigentlich, der um mich rum passiert, nicht mehr so gut mit wie davor. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man auch bei Gesprächen, weil du jetzt vorhin gesagt hast, wenn nebenher in einem Gespräch das Telefon klingelt, ich lege grundsätzlich das Handy zur Seite, beziehungsweise steck's ganz weg, wenn ich irgendwie mich mit Leuten treffe, weil ich das inzwischen überhaupt nicht mehr ab kann, wenn dann ständig irgendwie mein Handy leuchtet oder früher eben auch dann vibriert oder geklingelt hat und so. Ja, also, ja, deswegen stecke ich das immer eigentlich schon relativ bald weg. Ja. ein großes Thema. Ja, ein wichtiges Thema auch. Also, ja. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit einer kleinen Unterbrechung. Oh ja, wir sind ja ein Podcast mit Musik. Richtig, genau. Mit Ruhe und Musik. Willst du dieses Mal anfangen? Oder soll ich? Nein, ich fange gern an. Ich hätte tatsächlich, wir haben vorhin schon im Vorfeld kurz gesprochen, bevor wir die Sendung jetzt aufgenommen haben. Und ich habe schon gesagt, ich habe mir über das Thema Gedanken gemacht und habe dabei vollkommen vergessen, mir Gedanken über Songs zu machen. Deswegen ist das jetzt eine sehr spontane Wahl. Aber ich habe sie schon getroffen. Und zwar von... Okay, du hast sie schon getroffen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich musste jetzt kurz überlegen, ob ich den Song schon in einer anderen Folge genommen habe, aber habe ich nicht. Von Fat Tony, Kein Tag, weil der passt gut zu dem Thema. Sehr gut. Und deswegen kommt jetzt von Fat Tony, Kein Tag. Viel Spaß. Ja, das war Fat Tony mit Kein Tag. Der ist mir jetzt spontan gekommen, weil ich finde, dass der Text ganz gut humoristisch darstellt, um was es heute geht. vor allem das auch mit einer schönen Selbstironie verbindet. Und wer kennt diese Tage nicht, wo man eigentlich sich denkt, Mensch, wäre ich doch einfach nur im Bett geblieben und hätte mal nichts gemacht, wäre wahrscheinlich produktiver gewesen, als wenn ich aufgestanden wäre und irgendwie mich zur Arbeit aufgerafft hätte. Ne? Oh ja. Ja. Oh ja. Kenne ich gut. Ja. Ja, du, tatsächlich, wir hatten ja schon eine Folge 2 vorhergehend, die da hieß Du denkst nicht, also bin ich. Und zu unserer großen Freude gab es zu dieser das erste Mal wirklich auch Feedback und vor allem konstruktives Feedback. Ja, genau. Und weil wir das nicht ignorieren wollen, haben wir uns dazu entschieden, in unseren Podcast einen ganz kurzen Baustein einzubauen, der da Review heißt und in dem wir kurz auf diese Kommentare nochmal eingehen wollen. Deshalb jetzt das kurze Einspieler, nein, und deshalb jetzt der kurze Teil Review. Ja, genau, also, wie schon gesagt, der Titel der Folge war ja Du denkst nicht, also bin ich. Vielleicht in einem Kernsatz nochmal zusammengefasst, ging es darum, welche Auswirkungen eigentlich diese zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft hatte. Mhm. Und da hat uns die Stefanie geschrieben, so als Add-on, ja, weil wir ja viel auf Informationssammlungen und so von Endnutzern der Geräte sozusagen abgezielt haben. Da hat sie geschrieben, dass sie auch spannend findet, dass zum Beispiel Versicherungen, wie zum Beispiel für ein Auto, also Kfz-Versicherungen oder Krankenkassen auch zunehmend Anreize bieten, dass der Kunde sozusagen über diese Fitnessbänder oder so oder ähnliches irgendwie seine Informationen trackt und die dann aufnehmen. Und dann kann man natürlich als Versicherungsagentur oder als Versicherungsanbieter auch eine variable individuelle Vertragskonfiguration gestalten. Das ist ganz spannend. Und da hat sie aus meiner Sicht recht. Das ist auch ganz gefährlich, weil ich glaube, im Moment sind halt vertragliche Anreize, was weiß ich, man kriegt 5 oder 10% günstiger den Vertrag, aber das ist aus meiner Sicht, denke ich, einfach die Einführungsphase, um das schmackhaft zu machen. Aber sobald so eine Versicherung auch genügend Kunden hat, die das machen, wird dafür kein Nachlass mehr gegeben oder der Nachlass wird dann über Preiserhöhungen wieder ausgeglichen. Und am Ende hat der Endkunde nichts mehr davon, die Versicherung aber einen deutlich profitableren Vertrag. Ja, absolut. Das ist auch, ich glaube das ist immer darauf ausgelegt, dass der Endnutzer halt dann am Schluss dann sowieso wieder drauf zahlt. Ja, also es zieht ja wirklich nur darauf ab, dass es schmackhaft gemacht wird. Ja, und man wird natürlich auch wahnsinnig gläsern, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also je mehr Daten ich von mir gebe, desto mehr verliert mein Bild auch irgendwie an Undurchsichtigkeit. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie hat auch noch weiter ausgeführt, dass dieses Thema Suchtverhalten, was wir angesprochen hatten, bereits auch Dimensionen erreicht hat, das wollte sie noch anmerken, in denen es sogar therapeutische Einrichtungen für solche Abhängigkeiten gibt, also dass es nicht nur für sonstige psychische oder sonstige Süchte auch gibt, sondern tatsächlich auch für Smartphone, Internetsüchte. Das ist glaube ich auch, das wusste ich tatsächlich auch schon, aber das finde ich auch gruselig. Das andere wusste ich nicht mit den Versicherungen, das ist auch gruselig, aber das wusste ich und das ist, da gibt es ganz heftige Erscheinungen davon, ja. Ich glaube sowieso, dass wir generell alle schon süchtig sind. Ja, garantiert. Was digitale Medien betrifft. Ja, ja. Das glaube ich auch. Ja, Feedback von Michael haben wir auch bekommen. Mhm. Der geht auf dieses Thema Qual der Wahl ein, zu Quellen. Und zwar hat er gemeint, wir haben uns ja jetzt in unserem Podcast doch sehr darauf versteift, so ein bisschen dieses Fake News-Thema und wo kriege ich sichere Informationen her zu behandeln. Sein O-Ton ist dann mehr oder weniger, dass ja dieser bewusste Umgang mit Medien schon immer wichtig war und nicht nur im heutigen Zeitalter des Internets. Und ja. Es stellt sich halt jetzt heute anders dar. Das Medium hat sich geändert, aber an sich ist es das Gleiche und endet quasi sein Feedback oder seine Kritik auch mit dem Satz, ob man denn überhaupt sich nur online informieren sollte oder ob man da doch auch ruhig auf Printmedien irgendwie zurückgreifen sollte. Ich glaube, was viel wichtiger ist als die Entscheidung Print oder online, ist, glaube ich, die Entscheidung dadurch, dass es so eine große Fülle an Informationen gibt, dass man immer mehrgleisig fahren muss, dass man sich die Information zu einem Thema, zu einem Ereignis immer bei mehreren verschiedenen medialen Kanälen suchen sollte, um dann sozusagen die Essenz finden zu können. Ich glaube, das ist die beste Prävention gegen Fehlinformation. Also, ja. Dass man wirklich guckt, man sucht sich die Vielfalt zu einem bestimmten Thema. Das ist, glaube ich, viel wichtiger als jetzt. Klar ist Information immer schon wichtig gewesen, aber ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass es gar nicht um Information geht. Es geht einfach darum, mit so viel Information lernen, umzugehen. Also den Umgang zu lernen damit. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema heutzutage. Ja, wobei ich schon sagen muss, aus meiner Sicht ist auch die Wahl wichtig. Weil also, man sollte auf jeden Fall noch Printmedien lesen. Da bin ich voll bei dir, ja, Michael. Ja, und auch bei dir, Manu, wenn du jetzt so zustimmst. Aber ich finde, also gerade wenn man mit Online-Medien umgeht, und das tut man ja gezwungenerweise heutzutage, und weil es einfach einfacher ist und günstiger und auch schneller, ist das auch ein großer Bestandteil unserer Informationsquellen. Und genau deswegen, denke ich, ist es wichtig, also bei Printmedien habe ich eine gewisse Sicherheit, dass es keine Fake News oder sowas sind, und ich weiß auch genau, wer die Quelle ist. Aber im Internet kann halt wirklich jeder schreiben, und da muss man halt aufpassen, wo kommt die Info denn her? Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit, wo jeder ein Buch veröffentlichen kann. Jeder. Also ich meine, der Attentäter aus Schweden, der Breivik, hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht. Ja? Weißt du? Ach so. Also, ja. Klar, du kannst dann absolut nachvollziehen, woher kommt's, und kannst entscheiden, okay, will ich mir das reinziehen, will ich ein Buch von Herrn Sarrazin lesen oder will ich es nicht lesen? Ja? Aber da gibt es genauso viele Idioten. Das stimmt schon, ja, gut. Aber ich meinte jetzt halt so, also wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt mehr oder weniger auf, die News, also nicht jetzt nur ja. Bücher oder so, sondern ich sag mal aktuelle Nachrichten, Zeitungen, ja. Magazine oder so. Ja. Da hat auch so ein Trash-News-Ticker-Magazin oder so auch gar nicht so die Chancen, denke ich. Da hast du absolut recht, da bin ich auch absolut bei dir, das stimmt. Ja. Genau. Das ist stimmt, und das darf man nicht außen vor lassen, finde ich auch. Also Printmedien genau. Sollte man auch weiterhin nutzen. Ja. Genau. Ja, vielen Dank euch beiden, liebe Stefanie, lieber Michael. Ja, vielen Dank. Wir cool. freuen uns natürlich auch immer über weiteres Feedback, auch über diese und alle kommenden Folgen. Mhm. Das geht nicht nur an euch, sondern natürlich an alle Hörer. Wir freuen uns auf eure Kommentare. So, ja, das war unser kurzer Zwischenteil-Review. Ja. Yeah. Vielleicht gehen wir gleich dahin über, dass ich mit dem nächsten Song weitermache, oder? Oh ja, bitte. Genau. Ich habe heute ein Duo mitgebracht, und zwar Bonobo und Nick Murphy. Ah, okay. Und ich finde diesen Song sehr, sehr schön. Er hat, er ist mehr oder weniger so ein bisschen in die House-Richtung und hat vom Instrumental her, weiß nicht, wir gehen vielleicht später auch nochmal genauer drauf ein, auf diese persönlichere Schiene mit dieser Stille oder Ruhe. Aber gerade da finde ich es auch schön, dieses Gefühl, was dieser Song auch oder dieser Instrumentalteil vermittelt, so dieses Betäubtsein, betrachten, fast sich zurücksetzen und das objektivieren und so ein bisschen die Welt vor sich betrachten. Mit der Stimme von Nick Murphy, dann fast ein bisschen zerbrechlich wirkend. Übrigens, falls jemandem Nick Murphy der Name vielleicht nichts sagt, das ist der ehemalige Chet Faker, der sich seit Mitte 2016 jetzt Nick Murphy nennt, also sein echter Name. Mhm. Genau. Finde ich auch cool, dass er das gemacht hat. Dass er sich umbenannt hat? Mhm. Ach, ich fand den cool, den Namen, weil er so ein bisschen, also Chet Faker spielt ja so ein bisschen auf Chet Baker an, der Musiker. Und irgendwie fand ich es witzig, aber nein. Ja, total, aber ich finde, das, was er macht, ist sowieso irgendwie, das ist eine ziemlich, ziemlich authentische, obwohl, nee, kann man eigentlich nicht, nee. Nee, vergiss es. Nee, okay. Nee, ich wollte mich ja jetzt in irgendwas verstricken, nee. Okay. Jedem seine Entscheidung, wie er sich genau. Nimmt. Und mit diesem Wort zum und so, dann jetzt Bonobo und Nick Murphy mit No Reason. So, das war Bonobo und Nick Murphy mit No Reason. Ich fand es jetzt, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir tatsächlich auch mal jetzt auf die persönlichen Einflüsse oder Hintergründe eingehen, ha? Ja. Was meinst du? Lass uns mal die Hose runterlassen jetzt. Sieht ja keiner. Genau. Sieht ja keiner, wir machen ja einen Podcast. Man hört es nur. Die Gürtelschnalle schnalzen. Nein. Nee, genau. Also wie vorhin am Anfang schon angeschnitten, ist es ja, sind so ruhige Momente ja auch ein Moment der Batterie wieder Aufladezeit zu geben, der eigenen Batterie. Mhm. Gérard hat da einen schönen Satz in einem seiner Lieder. Du schmeißt aber heute mit Zitaten um dich, oder? Schlimm, gell? Oh, ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür. Oberklugscheißer. wer hat das mal gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. War das Polt oder war das von der Lippe? Oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat mal gesagt, ich bin lieber ein Klugscheißer als ein Besserwisser. Weil ein Klugscheißer, der wirft nur mit Wissen um sich. Ein Besserwisser verbessert die anderen immer. Fand ich einen guten Satz. Also, entschuldige mal bitte, du begründest deine Klugscheißerei jetzt echt mit einem Zitat? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ist das jetzt echt dein Ernst? Ich fühle mich jetzt gar nicht ertappt. Okay. Nein, ja, Gérard hat mal gesagt in einem seiner Lieder, Glück braucht nur Luftlöcher zum Atmen. Das fand ich sehr schön, weil so dieses Luftlöcherstarren irgendwie, ja, das ist manchmal sehr wichtig, einfach so den Gedanken nachzuhängen. Und gerade, das bleibt auf der Strecke irgendwie. Ne? Und gerade in Bezug auf Glück. Ja. Ja, gerade genau. In Bezug auf Glück. Ich bin ja auch der festen Meinung, dass Glück eine Entscheidung ist. Und die nicht leicht ist, glaube ich. Ja, aber ich merke das bei mir, wenn ich mich mal entscheide, mein Handy mal einen Sonntag lang auf Flugmodus zu schalten, dann macht mich das manchmal sehr glücklich. Das kann mich sehr, sehr glücklich machen. Weil man vielleicht die ersten 2-3 Stunden komme ich dann schwer mit mir selbst klar und mit der Stille. Und die Stille bringt ja auch dann immer mit sich, dass man sich ja auch mal mit sich selbst auseinandersetzen muss. Oder ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss. Ja. Und ab der dritten Stunde wird es aber dann richtig, kann das auch richtig schön werden dann. Wenn man das auch dann mal die Stille für sich akzeptiert und irgendwie ja, bei sich ankommt, oder? Das trifft es auf den Punkt da. Bei sich ankommen und in sich hineinhorchen und vielleicht auch, um den Kommentar am Anfang nochmal mit reinzunehmen, auch sich die Zeit zu nehmen, Dinge, die einen beschäftigen, einfach freien Raum zu lassen, sich auszuspinnen, auszutoben und Ängste oder Bedenken oder Überlegungen einfach, man setzt sich hin und lässt den Kopf einfach mal das machen, was er will und steuert ihn nicht nur. Wir sind ja so wahnsinnige Hirnkontrollfreaks geworden. Unser Hirn darf nur noch das machen, was wir eigentlich wollen. Ja, überhaupt auch. Jetzt gerade auch, was du gerade gesagt hast, mit Ängsten, also Ängste sind ja generell sowieso verboten. Also es ist, Ängste sind auch unpopulär, genauso wie Stille. Ängste sind auch unpopulär. Oh. Also Manu, ich habe schon wieder ein Zitat. Weil du es gerade gesagt hast. Genau. Nee, weil du es jetzt gerade gesagt hast und mir ist es jetzt gleich eingefallen. Ohne Scheiß. Ja, komm, Mackes hat ein geiles... geiles Zitat, ich weiß gar nicht in welchem Lied, aber er sagt, Ängste sind irgendwie uncool oder Ängste sind nicht modern. Man sollte Ängste sowieso nur ausleben, wenn die anderen schlafen. Das finde ich so einen geilen Satz, weil das so beschreibt. Wir spiegeln dieser Welt vor, wir sind so, was weiß ich was, und machen dies, machen das und am Ende sind wir auch nur Menschen. Ja, absolut. Und ich glaube vor allem, ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich keine Zeit für seine Ängste nimmt, so blöd dieser Satz auch klingen mag, aber wenn man nicht seine Ängste mal zulässt, dann einfach mal den Zustand zulässt, ich habe Angst vor was auch immer, vorm Leben, vor keine Ahnung, vor Spinnen. Aber wenn man diese Angst nicht zulässt, dann manifestiert die sich irgendwo anders in deinem Leben. Hundertprozentig. Ja. Die manifestiert sich irgendwo in deinem Charakter auf eine andere Art und Weise oder in deinem Umgang mit Menschen oder wo auch immer. Diese Angst wird sich irgendwo manifestieren. Und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man, sollte es populär werden, dass man sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt. Vor allem, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann fängst du irgendwann an, die jemand anderem zu geben. Und das funktioniert wirklich. Das ist kein esoterisches Gequatsche, sondern es ist wirklich so. Man versucht dann, dass jemand anderes die Ängste für einen löst, die eigenen. Und das funktioniert überhaupt nicht. Das geht einfach. Kann ja auch gar nicht. Wie soll denn? Nee, also, das geht nicht. Ne? Ja. Schönes Zitat. Was? Von Mackes. Von Mackes, ja. Boah, ich bin, also die Folge echt sprudelt heute, die Zitate. Heute. Oh Gott, ich muss mich für nächstes Mal richtig gut vorbereiten. Ich merke schon. Ich muss das nächste Mal zurückschlagen dann. Du sprichst nächstes Mal sprichst du nur in Zitaten. Zitaten. Apropos, hast du das Video, da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet, gell, von Böhmermann, der ein Lied aus Werbeslogans und so allgemeinen Sprichwörtern gemacht hat. Und das haben doch drei Schimpansen geschrieben, dachte ich. Ja, so geil. Und damit die komplette Pop-Musikszene aus Deutschland auf den Arm nimmt. Ich finde es so herrlich. Ja, ich hab ihn so ein weiteres Mal gefeiert. Ja. Fand ich auch ziemlich gut. Ja, genau. Ja, genau. Die große Was hast Stimme. Du denn noch mitgebracht für unser musikalisches Geleit? Ich hab was mitgebracht. Ich habe nichts mitgebracht, das weißt du ja. Ich hatte mir eigentlich keine Gedanken im Vorhinein dazu gemacht, blöderweise. Ich habe mir nur zu dem Thema sehr viel Gedanken gemacht, aber nicht zu den Songs. Ich habe allerdings jetzt spontan was, hätte ich was auf der Pfanne. Das Problem ist nur, dass der Song dauert 11 Minuten. vielleicht willst du zuerst und wir machen den Song dann ganz zuletzt. Ja? Ja, okay. Oder mir ist es egal. Wir können auch. Ich meine, der Zuhörer kriegt ja eh nur den Einspieler. Einspieler zu hören. Stimmt. Stimmt. Nee, dann machen wir das. Warte mal, da muss ich jetzt mal. Da muss ich jetzt aber trotzdem leider kurz gucken, wie das heißt. Ja. Und zwar ist das nicht da. Moment. Ah. Genau. Und zwar ist es eine Band, die ich neulich entdeckt habe, und ich glaube, es gibt bis jetzt nur diese eine EP von denen, die kennst du, ne? Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, genau, Datura. Datura. Jawohl. Und das, die EP heißt Reverie, also entweder Reverie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, ob man es jetzt Englisch ausspricht oder nicht. Und ich würde gern Hybrisma von dieser EP hören. Genau. Das hören wir uns jetzt mal an. Sehr schön. Kommt das jetzt. Viel Spaß. Ja, das war jetzt Hybrisma von Datura. Wenn ihr euch jetzt den 11 Minuten langen Track angehört habt, dann habt ihr bestimmt jetzt auch Bock auf die restliche EP. Oder auch nicht. Wer weiß. Ich mag die Musik unfassbar gern. Ich höre das jetzt wahnsinnig gern beim Workout. Das ist super Musik dafür. Also ich habe du hast mir den Link ja geschickt und mir das empfohlen, und ich bin dir bis jetzt dankbar dafür, weil ich das einfach so geil finde. Wirklich, das ist so Musik, also falls ihr es gehört habt und es nicht irgendwie laut oder über Kopfhörer oder sonst was, macht es. Dreht euch die Mucke verdammt nochmal richtig laut auf Kopfhörer, und ich schwöre euch, das ist ein Erlebnis, dieses Lied, das ist Wahnsinn. Also vielen Dank dafür, Manu. Gerne. Ja, das Tolle ist es vor allem, dass es ist wirklich Rockmusik, die ohne Gesang und Text funktioniert. Ja. Und, also zwar mit so Vocal Samples, die so zwischengeschnitten sind manchmal. Ich habe jetzt noch nicht ganz rausgefunden, was das für Samples immer sind. Das hat dann oft so was ganz Sphärisches und Abgefahrenes, aber ansonsten ist da kein Sänger dabei. Und das finde ich echt abgefahren, weil es wirklich um die Musik geht und das ist auch eine echt gute Band. Das ist echt geil, was die machen. Absolut, absolut. Ja. Ja. Ja, Stille. Stille. Ja, Stille auch mal aushalten, gell? Also, ich glaube, das ist auch nicht so selbstverständlich und so einfach. Also, ich kenne das von mir. Wenn es dann dran geht, jetzt hätte ich Zeit, mal durchzuschnaufen. Einen Tag lang kein Programm ausnahmsweise, oder sei es mal ein paar Stunden. Ich habe das dann schon auch, dass ich tatsächlich das gar nicht aushalte. Dass ich das nicht schaffe, das auch so zu akzeptieren und dann mich aktiv ablenke, weil ich diese Leere nicht als Leere akzeptieren kann und sie irgendwie füllen muss. Aber das ist bei mir auch so. Ich glaube, das ist das geht jedem so. Das ist schon, oder? Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Wir sind Stille nicht mehr gewöhnt. Ja. Ja. Sollen wir jetzt die Folge mit einer Schweigeminute beenden? Nein. Eine Schweigeminute, die wir redend füllen. Ja, ich denke, also trotz dieser, wir haben ja auch das Feedback gekriegt, dass es doch sehr negativ gehalten ist bei uns alles, um vielleicht dem Ganzen noch eine positive Abrundung zu geben. Ich glaube, dass es... Ja, bitte. Es ist Kritik, was wir hier geäußert haben. Es ist aber nicht so, dass alles deswegen mega schlecht ist oder sonstiges. Oh Gott, nein. Es ist nur, ich denke, dass wir einen gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Weg finden müssen, eine Akzeptanz zu schaffen. Sich auch mal hinzusetzen und nichts zu tun und den kleinen Monstern Raum zu geben, sich auszutoben. Da sagst du einen wahren Satz. Das ist ein ziemlich guter Satz. Ich glaube auch, das geht darum, Stille wieder populär zu machen. Und Platz, einen gesellschaftlichen Platz dafür zu schaffen, dass man das machen kann und dass das okay ist, wenn man das macht, dass das einfach okay ist. Ja. Ja. Und dass es auch mal okay ist, dass man auf eine Nachricht nicht antwortet oder halt erst 2 Tage später. Ja, genau. Also, ja. Vielleicht auch, wenn der andere sich Zeit lässt, geduldiger zu sein damit und zu sagen, ja, der hat vielleicht einfach gerade viel um die Ohren und braucht die Ruhe jetzt oder so. Ja, ich glaube auch. Ja, dann müssen wir jetzt quasi schon eigentlich zum Ende kommen. Mensch, schade. Hast du nicht noch ein Zitat? leider nicht tatsächlich. Ach, schade. Einen Song habe ich noch dabei. Du darfst einen Song ein Kreuz auf der Uhr machen. Ich habe mal eine Minute kein Zitat. Nein. ist jetzt ein bisschen schade, weil ich würde es eigentlich ganz gerne noch weiter ausführen. Aber ich habe einer meiner Lieblingsbands dabei, Daughter. Eine wahnsinnig schöne, gute, tolle Musik. Ich würde es, wie gesagt, liebend gerne ausführen. Ich habe New Ways mitgebracht. Zeitlich schwierig. Ja, komm, also dafür muss jetzt noch Zeit sein. Wenn du da was sagen willst darüber, dann musst du das jetzt auch machen. Okay, also ich habe erwähnt, es ist meine Lieblingsband. Ich kann es nur nochmal unterstreichen. Ich war letztes Jahr, glaube ich, auf dem Konzert zu dem aktuellen Album in München und das war unglaublich. Die haben es einfach so drauf, so eine Stimmung zu generieren oder zu machen. Und also jetzt nicht im Sinne von mega die Partystimmung, sondern einfach, es ist ja sehr melancholische, schwere Musik und du stehst da drin und kannst eigentlich nur noch so, weil es so berührt auch irgendwo, so einfach so einen tiefen Schnaufer, so ist es so. Jetzt stehst du drin und hast so, ja, genau, recht haben sie. So, und es war so nett, weil sie die... Das Publikum hat einfach so die Band so gefeiert und vorne steht halt die Sängerin, die Elena Tonra heißt sie ja, glaube ich. Und der war das so, weiß nicht, sie ist ja so ein bisschen so schüchtern und so und sie stand dann vorne so und wusste auch gar nicht, mit dieser ganzen positiven Rückmeldung umgehen sollte und war immer so, oh ja, das ist ja schön und wir freuen uns. Und es war so, das war einfach süß war ein tolles Konzert einfach. Und New Ways heißt das Lied. Spricht eigentlich im Endeffekt genau davon, wenn man es so interpretieren will. Ich denke, hier geht es von ihr aus gedacht mehr um den Selbstverlust beziehungsweise auch die Krankheit der Depression. Aber kann aus meiner Sicht eben auch auf dem nicht auseinandersetzen wollen mit sich selbst allgemein verknüpft werden und das ständige Ablenken. Ja, sie sagt da drin auch, redet immer, sie braucht was Neues, um ihre Zeit zu verschwenden. Und ein wahnsinnig guter Track, der auch wahnsinnig gut passt, fand ich. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt hier mit diesem wunderbaren Song von Daughter, New Ways. Macht's gut. Ciao.